die göttliche komödie von dante die hölle einunddreißigster gesang dieselbe zunge die mich erst verwundet so daß sich roth mir beide wangen färbten sie reichte wieder mir die arzeney dann so hört ich daß die lanze des achilles und seines vaters erst ein schlimm geschenke und dann ein gutes zu ertheilen pflegte dem jammerthal nun wandten wir den rücken quer überm felsrand der es rings begrenzet hinschreitend ohn ein wort von uns zu geben hier war es nacht nicht ganz und gänzlich tag nicht so daß mein blick nur wenig vorwärts reichte doch hört ich in ein horn laut schallend blasen drob selbst der donner schwach geklungen hätte und einem punkt zu lenkten beide augen sich mir dem ton nach in verkehrter richtung nach jener schmerzensvollen niederlage die karl des großen heil'gen zug vereitelt hat also furchtbar roland nicht geblasen kaum hatt ich dort hinauf das haupt gewendet als es mir deucht ich säh viel hohe türme drob ich sprich meister welche stadt ist dieses und er zu mir weil durch die finsternisse zu weit umher du schweifst so muß es kommen daß deine vorstellung sich dann verirret denn deutlich wirst du sehen wenn dort du anlangst wie sehr der sinn sich täuscht aus der entfernung drum treibe selbst dich etwas schneller vorwärts darauf mich freundlich bei der hand ergreifend sprach er eh wir noch weiterhin gelangen daß dir die sache minder seltsam scheine so wisse nicht sind's türme nein giganten die von dem nabel abwärts samt und sonders im schachte stehn ringsum am felsenufer wie wenn der nebel sich zerstreut das auge jetzt nach und nach beginnt zu unterscheiden was erst der dunst barg von der luft verdichtet so als ich mehr die dicken dunklen lüfte durchdrang und mehr mich näherte dem strande floh irrtum mich indes mich furcht ereilte denn wie an seinem zirkelförm'gen umfang mit türmen ist gekrönt Monteregione also umtürmten mit dem halben leibe den rand der ringsumher den schacht umgürtet die schrecklichen giganten die wenn's donnert noch immer jupiter bedroht vom himmel und schon gewahrt ich antlitz brust und schultern des einen und den bauch zum großen teile und beiderseits hinab die arme hängend traun als der kunst zu zeugen solche wesen natur entsagte handelte gar wohl sie dem mars derlei vollstrecker zu entziehen und wenn sie's auch wallfisch und elefanten zu schaffen nicht gereut hat scheint sie weiser drum und gerechter bey genauer prüfung denn wo sich noch die urtheilskraft des geistes dem bösen willen und der macht vereinet kann niemand einen damm entgegenstellen sein antlitz schien mir gleich an läng und breite dem pinienzapfen bey roms peterskirche und demgemäß der andern glieder größe so daß der strand der bis zur halben höhe ihm dient als schurz nach oben hin so viel noch sehn ließ von ihm daß bis zum haar zu reichen vergebens sich gerühmt drei friesen hätten denn sein gewahrt ich volle 30 spannen abwärts vom ohr wo man den mantel heftet raphael mai amec zabi almi begann der grause mund anjetzt zu schreien für den sich süßrer psalmenton nicht schickte zu ihm mein führer drauf blödsinn'ge seele bleib bei dem horn dir luft mit ihm zu machen wenn sei's der zorn sei's andrer trieb dich fasset such nur am hals dort findest du den riemen verworrne seele dran es hängt gebunden und sieh wie's dir die breite brust umkreiset zu mir fuhr er jetzt fort er selbst verklagt sich nimrod ist er durch des verkehrten anschlag mehr herrscht als eine sprache noch auf erden mag er denn stehn laß uns umsonst nicht sprechen denn ihm ist jede sprache wie den andern die seinige die niemand ist verständlich wir wanderten fürbaß jetzt links uns wendend bis einen armbrustschuß weit wir den andern giganten trafen wilder noch und größer nicht weiß ich welch ein meister ihn gebunden doch hielt den rechten arm umschnürt am rücken und vorn den andern ihm eine kette die also ihn umschlang abwärts vom halse daß sie an dem enthüllten teil des körpers umwickelt war bis zu der fünften windung der stolze wollt einst seine kraft versuchen am großen jupiter begann mein führer darum verdient er solche straf ephialtes ist er benannt und tat so große taten als vor den riesen furcht die götter fühlten die arme die er schwang bewegt er nie mehr und ich zu ihm wenn's möglich wäre möcht ich mich selbst von briareus des ungeheuren gestalt mit eignen augen überzeugen er drauf zunächst hier schaust du den antaeus der spricht und fessellos ist und hinab uns zum tiefsten grund wird alles bösen heben der den du sehen willst steht weiterhin dort und ist gefesselt und von gleicher bildung mit diesem nur noch grimmiger im antlitz nicht sah man einen so gewalt'gen erdstoß je einen thurm so heftig noch erschüttern als jetzt behend sich schüttelt ephialtes. Da glaubt ich mehr als je den tod zu finden, wozu die angst schon genügend wär gewesen, hätt ich gewahret nicht des riesen bande. Jetzt ging es weiter, bis wir zu Antaeus gelangten, der, den Kopf nicht mitgerechnet, 5 Ellen wohl aus jener Höhlung ragte. O du, der in dem schicksalsreichen Tale, wo Scipio Ruhm ererbt hat, als den Rücken mit seinen Scharen Hannibal gewendet, die 1000 Leun als Beute sonst errungen, und von dem, wärst du bei dem großen Kampfe gewesen mit den Brüdern, wohl zu glauben, dass Sieg dem Erdgeschlecht verschafft du hättest, setz uns und nicht verdrießest dich hinunter, wo den Kozyt zusammenzeucht die Kälte. Schick uns zu Titius nicht, noch zu Typhoeus, der kann gewähren dir, was hier begehrt wird. Drum bücke dich und rümpfe nicht die Schnauze. Er kann dir Ruhm noch auf der Welt bereiten, da er noch lebt und hofft auf langes Leben, wenn Gnad ihn vor der Zeit nicht zu sich hinruft. Der Meister sprach's, und jener packte schleunig mit ausgestreckter Hand nun meinen Führer, von der einst Herkules so sehr bedrängt ward. Als sich Virgil erfasst jetzt fühlte, rief er mir zu: Komm her zu mir, dass ich dich fasse. Und drauf verschlang er mich mit sich zum Bündel. Wie Karesendas Turm scheint dem Beschauer, der unterm Hang ihm steht, wenn ein Gewölke entgegen seiner Neigung drüber hinzieht, schien mir Antaeus, da auf ihn ich merkte, wie er sich bückt, und wohl zur selben Stunde wär ich auf anderer Straße gern gezogen. Doch leichtlich legt er auf den Grund, wo Judas mit Luzifer verzehrt wird, uns hinab, und länger nicht gebückt dort weilend, hob er, wie in dem Schiff der Mastbaum, sich empor. Ende von 31. Gesang.